بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله الله سبحانه وتعالى دم هذا البلد الله سيجن هاي بمهات شكاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم und auf all diejenigen die seiner Sunna folgen und auf den Tabi'in und auf all diejenigen Menschen die ihm gefolgt sind, dem Guten, bis an den Tag der Auferstehung. Heute werden wir inshallah den siebten Hadith der Al-Hadith al-Nawawiyyah durchnehmen. Dieser Hadith ist überliefert von Abu Ruqayyah Tamim al-Dari radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Ich sage den Hadith erstmal auf Arabisch und dann wieder auf Deutsch inshallah. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Ad-Dinun Nasiha. Qulna liman? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Ich werde den Hadith jetzt übersetzen auf eine Art und Weise und wir werden gleich sehen, dass das Übersetzen manchmal nicht ganz so einfach ist und dass man diesen Hadith durchaus auf verschiedene Arten übersetzen kann. Mindestens zwei. Abu Ruqayyah, das ist Tamim al-Dari radiallahu ta'ala anhu, er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ad-Din wird im Allgemeinen übersetzt als die Religion. An-Nasiha, Religion, bedeutet Aufrichtigkeit. Dann sagten wir, in Bezug auf wen, o Gesandter Allahs, in Bezug auf wen? Er sagte, in Bezug auf Allah, sein Buch, seinen Gesandten, die Führer der Muslime und die Allgemeinheit. Das ist eine Art, wie man diesen Hadith übersetzen kann und auch eine gültige Art. An-Nasiha, liebe Geschwister, Nasiha wird im Allgemeinen übersetzt wie? Wie würde man normalerweise übersetzen? Ratschlag geben, ne? Das ist, wenn jemand nur Ratschlag gibt. Und Ratschlag geben ist auch eine zweite korrekte Übersetzung. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Wort Nasaha, was es ursprünglich bedeutet. Und ihr wisst ja, wenn man ein Wort zurückverfolgt und das heißt, man betrachtet die Wortmorphologie, ja, dann weiß man, was das Wort für verschiedene Bedeutungen beinhaltet und warum man dieses Wort verwendet in einem bestimmten Zusammenhang. Das Wort Nasiha hat mindestens zwei verschiedene ursprüngliche Bedeutungen. Und dann sehen wir, warum das Wort manchmal mit Aufrichtigkeit übersetzt wird und warum das Wort manchmal mit gut Ratschlag geben übersetzt wird. Weil dieser Hadith ist sehr wichtig. Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala sagte über diesen Hadith, manche Gelehrte haben gesagt, dieser Hadith stellt ein Viertel des Islam dar. Ein Viertel des Islam ist aufgebaut auf diesem Hadith alleine. Und dann sagt er, diese Aussage ist falsch. In Wirklichkeit ist die gesamte Religion aufgebaut auf diesem Hadith. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist, wie ich schon angedeutet habe, in Sahih Muslim überliefert. Und Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat den Hadith indirekt überliefert. Er hat eine Kapitelüberschrift hat er so genannt, wie dieser Hadith. Hat auch eine Kapitelüberschrift hat er den Namen gegeben. Nasiha, das heißt Ratschlag geben, bedeutet gut Ratschlag geben in Bezug auf Allah, seinen Gesandten, sein Buch, seinen Gesandten, die Führer der Muslime und die Allgemeinheit. Oder eben Aufrichtigkeit. Das Wort Nasiha, liebe Geschwister, habe ich gesagt, hat mindestens zwei Bedeutungen. Die eine ist, auf Arabisch kennt ihr das Wort Ikhlas. Ikhlas, wie würde man das übersetzen? Aufrichtigkeit. Und Khalusa, das ist das Verb für Ikhlas, bedeutet auch Nasaha. Okay? Das heißt, wir haben das Wort auf Arabisch Nasiha, das muss man nicht alles verstehen, was ich sage, aber jeder nimmt sich das, was er davon verstehen möchte. Ja, aber das Wort Nasaha Daher kommt das Wort Nasiha, dieses Wort, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam als die Religion bezeichnet hat. Das heißt, er sagte, die Religion ist Nasiha. Die Religion ist Nasiha. Was heißt Nasiha? Das Wort Nasaha bedeutet auf Arabisch Khalusa. Khalusa heißt was? Aufrichtig sein. Aufrichtig sein. Aber ursprünglich, liebe Geschwister, bedeutet es, was, so wie wenn man sagen würde, sieben. Sieben. Nicht die Zahl sieben, sondern das Verb sieben. Das heißt, du hast einen Sieb und du siebst. Okay? Das, was übrig bleibt, das ist die Cholasa auf Arabisch. Das ist das sozusagen, das, was übrig geblieben ist. Und das nennt man Ikhlas. Das nennt man auf Arabisch Ikhlas machen. Das heißt sozusagen, wenn du dir das bildlich vorstellst, du hast in deinem Herzen verschiedene Absichten. Du kannst dein Gebet verrichten für Allah. Du kannst es aber auch verrichten für jemand anderes außer Allah. Und jetzt sollst du diese ganzen verschiedenen Absichten filtrieren. Wie ein Filter, ein Sieb benutzen und das sieben. Und was übrig bleibt, das ist die reine Absicht. Und diese reine Absicht, die muss für Allah subhanahu wa ta'ala bleiben. Ja? Der Filter ist sozusagen, er filtert alle schlechten Absichten raus und dann bleibt die reine Absicht übrig, das ist die Absicht für Allah. Das bedeutet Ikhlas. Und das ist auch eine der Bedeutungen von Nasiha. Also man, im Arabischen sagt man Nasahta al-Asal idha saffaytahu. Das heißt, Safa wird auch Klarheit. Klarheit. As-Safa ist die Klarheit. Oder Tasfiyah. Wird Klarheit. Manche Gelehrte sagen, wir haben zwei Aufgaben grundsätzlich. Eine ist Tasfiyah, andere ist Tarbiyah. Tarbiyah weiß nicht viele. Wer weiß, was Tarbiyah heißt? Erziehung. Tarbiyah ist Erziehung. Das heißt, es geht hier um den Charakter. Und Tasfiyah heißt Klärung. Wie ein Fluss, den du klärst durch eine Kläranlage. Was soll damit geklärt, soll geklärt werden? Die Aqida. Die Aqida. Das heißt, was man glaubt. Weil, wenn du mit einem Muslim, ein Muslim macht aus zwei Sachen: das, was er glaubt und was er tut. Oder? Das, was er glaubt und was er tut. Und wenn eins davon nicht stimmt, hat er ein Problem. Wenn eins davon nicht stimmt, hat er ein Problem. Deswegen braucht er erst einmal, muss er sein Herz reinigen. Das heißt, das, was er glaubt, muss ganz sauber sein. Da darf in seinem Herzen, darf nur der Glaube sein, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es von ihm verlangt hat. Das heißt, man glaubt nicht an irgendwie Sachen, die einfach nicht stimmen. Einfach der reine Glaube, wie Allah es im Koran uns erklärt hat. Der zweite ist Tarbiyah. Das ist die Reinigung, die Läuterung, das Sieben, aussieben, ausfiltrieren aller schlechten Charaktereigenschaften. Das sind die zwei Aufgaben. Ja? Und beim Honig ist das genauso. Beim Honig, man filtriert den Honig auch, damit man ihn von dem Wachs trennt. Gibt sogar teilweise Maschinen, die das machen. Ja? Die filtrieren den Honig, damit man den reinen, sauberen Honig hat, den man essen kann. Und dieses Filtrieren, das Wort dafür ist Nasaha. Und deswegen habe ich gesagt, Nasiha kann bedeuten Aufrichtigkeit, kommt ursprünglich vom Wort sieben, wie ich das vorhin versucht habe, klar zu machen. Die zweite Bedeutung von Nasiha, liebe Geschwister, also jetzt, wie kann man das verstehen? Wenn wir sagen Aufrichtigkeit, dann bedeutet Aufrichtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, ist, dass man, das ist klar, dass man ihn als den einzigen anbetet, subhanahu wa ta'ala. Ja? Dass man, dass man Allah subhanahu wa ta'ala verherrlicht. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala freispricht von allem Übel. Das heißt, dass man Allah niemals beschreibt mit irgendetwas, was ihm nicht zusteht oder was ihm nicht gebührt, wie sagt man. Ja? Dass man Allah gehorcht. Dass man vorgeht gegen diejenigen Menschen, die versuchen, Allahs Religion zu verunglimpfen. Ja? All das bedeutet Aufrichtigkeit in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Bedeutung von dem Wort Nasiha kommt vom Begriff Minsaha. Minsaha auf Arabisch ist die Stricknadel. Minsaha auf Arabisch ist die Stricknadel. Und diese Stricknadel, was machst du mit einer Stricknadel? Mit einer Stricknadel, du hast ein Stück Kleid und da ist ein Loch. Und jetzt versuchst du dieses Loch zuzustricken. Okay? Und deswegen bedeutet Nasiha auch gut Ratschlag geben, jemandem Ratschlag. Warum? Weil, wann gibst du deinem Bruder einen Ratschlag? Unter anderem, wenn du merkst, dass er irgendeinen Fehler hat. Er macht irgendwas falsch, hat einen Mangel und versucht diesen Mangel zu beseitigen, genauso wie du mit einer Stricknadel versuchst, ein Loch zuzunähen oder ein, ich bin kein Spezialist, was Nähen angeht. Okay? Also das heißt, man versucht, diesen Mangel zu beseitigen. Deswegen heißt eben Nasiha entweder Aufrichtigkeit oder Nasiha kann auch bedeuten, dass man jemandem Ratschlag gibt. Wenn man jemandem Ratschlag gibt, liebe Gelehrten, sind wir mit der Wortbedeutung zu Ende. Wenn man jemandem Ratschlag gibt, dann bedeutet das natürlich, dass man ihm einen guten Ratschlag gibt. Denn man würde niemanden bezeichnen als jemanden, der einem Ratschlag gibt, wenn es nicht etwas ist, was sinnvoll ist, logischerweise. Also setzt das voraus, was, bevor du jemandem Ratschlag gibst, was setzt das voraus? Wissen. Sogar zwei Arten von Wissen. Einmal Wissen, was klar Wissen, dass das, was er macht, falsch ist. Ja? Und auch Wissen um die Person haben, damit man weiß, wie man ihm Ratschlag gibt. Ja? Ratschlag geben, also zum Beispiel, ich kann zu dir sagen, darüber haben wir ausführlich schon gesprochen, beim Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer ein Übel sieht, der soll es beseitigen. Der soll es selbst beseitigen, wortwörtlich mit seiner eigenen Hand beseitigen. Ja? Wenn er das nicht kann, dann wenigstens soll er es mit seiner, wortwörtlich mit seiner Zunge beseitigen. Gemeint ist, er soll etwas sagen, was dazu führt, dass das beseitigt wird. Und wenn er das auch nicht kann, dann soll er zumindest im Herzen verabscheuen. Also darüber haben wir lang gesprochen, ich glaube drei Unterrichte. Und dieser, da haben wir gesagt, dass ganz wichtig ist, wie man einer anderen Person etwas sagt. Und dass dieses Wissen muss man auch haben. Weil es kann sein, dass ich dir etwas sage und dann nimmst du das gut auf, weil du hast irgendwas falsch gemacht und ich sage dir das und dann nimmst du das auf. Aber wenn ich das zum Beispiel genau das Gleiche sage, zu der gleichen Person in Bezug auf den gleichen Fehler, aber ich mache das zum Beispiel in der Öffentlichkeit, dann kann es sein, dass die Person das nicht mehr so gut aufnimmt. Ja? Obwohl ich die gleiche Wortwahl verwendet habe und alles möglich. Aber darüber haben wir alhamdulillah schon ausführlich gesprochen. Nasiha, liebe Geschwister, also Aufrichtigkeit, in Bezug auf wen wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, in Bezug auf wen muss man das haben? Und er sagte, in Bezug auf Allah, sein Buch, seinen Gesandten, die Führer der Muslime und, das heißt die Imame auf Arabisch, und die Allgemeinheit der Muslime. Was bedeutet in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir gesagt. Was bedeutet in Bezug auf Allahs Buch? Aufrichtigkeit in Bezug auf Allahs Buch bedeutet, an Allahs Buch zu glauben. Das heißt, man glaubt an alles, was Allah im Koran gesagt hat und ist überzeugt davon, dass das, was Allah dort gesagt hat, die Wahrheit ist. Auch wenn andere Menschen was anderes sagen, trotzdem das, was im Koran gesagt hat, das bleibt die Wahrheit. Dann, dass man Allahs Buch verherrlicht. Zur Verherrlichung des Buches Allahs gehört es, dass man ihn zum Beispiel nicht auf den Boden legt. Dass man ihn anfasst, nur wenn man wirklich sauber ist, komplett sauber ist, Wudu hat. Zur Verherrlichung des Buches Allahs gehört, dass man ihn das Buch nicht zu Orten nimmt, an dem es sich nicht ziemt, den Koran dort aufzubewahren. Ja? Und so weiter und so fort. Es gibt viele Dinge, zur Verherrlichung des Buches Allahs oder zur Aufrichtigkeit Allahs Buch gegenüber gehört es, dass man sein Buch liest. Dass man sein Buch liest. Dann gehört es, dass man ihn natürlich liest, das Buch, den Koran so liest, möglichst so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gelesen hat. Ja? Weil der Koran wird nicht gelesen wie ein Zeitungsartikel zum Beispiel. Sondern der Koran wird mehr oder weniger gesungen, sagt man. Ja? Sogar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt in einem Hadith, man lam yataghanna bil Quran, falaysa minna. Er sagte so, wer den Koran nicht singt, gehört nicht zu uns. Ja? Der Koran, wisst ihr auch, gibt ja auch Regeln, wie man den Koran liest. Das heißt, den Koran liest man nicht einfach so, wie man heutzutage Arabisch spricht, sondern es gibt eine bestimmte Aussprache, je nachdem, wie die Gelehrten des Tajwid eben diese Regeln uns gelehrt haben. Zur Aufrichtigkeit Allahs Buch gegenüber gehört ist, dass man Allahs Buch versteht. Dass man es verinnerlicht. Weil das Verinnerlichen führt ja zum Verständnis. Dass man Allahs Buch lehrt, dass man Allahs Buch verteidigt, wenn es angegriffen wird. Egal wie. Also gerade in heutiger Zeit, wisst ihr, gibt es viele Angriffe, nicht nur gegen den Islam, sondern speziell in erster Linie gegen den Koran. Oder wenn es um Hadithe geht, dann gleich natürlich immer zu den wichtigsten Quellen gleich. Warum? Weil der Feind des Islam ist in dieser Hinsicht, kann man sagen, schlau. Weil er sagt sich, wenn ich den Kampf gewinne gegen den Islam, dann fange ich an, oder wenn ich den Kampf gewinne gegen den Koran oder gegen die wichtigsten Quellen des Islam, des Sunna, dann ist alles andere danach sowieso weg. Dann habe ich den Kampf gewonnen insgesamt. Ja? Also wenn ich die Muslime in Zweifel gebracht habe, in Bezug auf ihr Buch, dann ist ihre Religion zerstört, fertig. Dann brauche ich nichts mehr machen. Ja? Wenn ich zum Beispiel, unsere Religion ist basiert auf dem Koran und der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn ich dich überzeuge davon, dass diejenigen Hadithe, die authentischsten sind, gar nicht stimmen, dann sind die anderen erst recht nicht in Ordnung. Ja? Deswegen beginnt der Feind, ist es da natürlich immer, bei dem authentischsten, logischerweise. Und deswegen ist auch ganz gut, wenn man mit anderen Leuten, also das ist eine Weisheit, also das ist jetzt nicht, das ist ganz vernünftig, dass man sowas macht, wenn man sowas machen will. Aber das nutzen wir natürlich für uns auch aus. Also das Beispiel eine, ihr könnt, wenn es geht, ein bisschen näher kommen. Also nicht euer Vater. Euer Vater kann an der Wand kommen. Aber ihr müsst nicht mehr bei Papa sein. Barakallah. Kannst du. Das nutzen wir natürlich auch aus, weil wenn wir mit anderen Leuten zum Beispiel diskutieren, das heißt mit Leuten diskutieren, die von anderen andere Denkweisen haben, ja, ein bisschen so schiefe Denkweisen haben. Gibt's überall Leute. Auch es ist genauso wie es im Christentum verschiedene Menschen gibt, gibt es im Islam natürlich auch leider Menschen, die ein bisschen anders denken, anders ticken. Und wenn du zum Beispiel mit irgendjemandem von anderen Leuten diskutierst, dann verlangst du immer gleich nach dem stärksten Argument, das er hat. Also irgendwas unterscheidet dich von dem anderen, sonst würdest du ja nicht mit ihm diskutieren. Aber du verlangst von ihm gleich den stärksten Beweis. Weil wenn der stärkste Beweis nicht standhält, dann werden die anderen erst recht nicht standhalten. Dann, liebe Geschwister, gehört es zur Aufrichtigkeit im Buch Allahs gegenüber, dass man handelt nach dem, was klar und deutlich im Buch ist. Das heißt also, es gibt Verse im Koran, die sind eindeutig. Da braucht man kein großer Gelehrter sein, um zu verstehen, wenn Allah sagt, der glaubt, fürchtet Allah so, wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten. Oder wenn Allah sagte, fürchtet Allah und gehört zu den wahrhaftigen Menschen. Ja, da gibt es keinen, das ist klar und deutlich. Da braucht man nicht viel lesen. Das versteht man. Das hat man zu verinnerlichen und danach zu handeln. Es gibt natürlich auch Ayat im Koran, die nicht so klar und deutlich sind. Das heißt, die verstehst du nicht ganz genau, was ist damit jetzt eigentlich gemeint. Und diese Ayat, da gilt es einfach, sich zu ergeben. Sich zu ergeben, auf Arabisch nennt man das Taslim. Das gleiche wie Islam. Dass man sich der Sache einfach ergibt. Das heißt, man sagt, oh Allah, ich glaube an alles, was du in diesem Buch sagst, ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Es kommt von dir und es ist die Wahrheit. Und nur weil ich es nicht verstanden habe, heißt nicht, dass es nicht von dir ist. Sondern mein Verstand ist eben eingeschränkt und meine Fähigkeiten reichen nicht aus, um alles zu verstehen, oh Allah, was du gesagt hast. Ja? Und wer ist derjenige, der schon alles verstehen kann, was Allah subhanahu wa ta'ala mitgeteilt hat? Und deswegen, Allah gibt manchen Menschen besseres Verständnis als anderen Menschen. Das ist ganz normal. Ebenso, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aufrichtigkeit in Bezug auf den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. In Bezug auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gilt das Gleiche wie in Bezug auf das Buch Allahs, dass man daran glaubt, dass man ihn verherrlicht, aber auch, dass man seine Sunnah wiederbelebt. Ja, weil es gibt vieles von dem, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, wird nicht umgesetzt von jedem Menschen. Ja? Es gibt viele Dinge, die werden von den Leuten nicht umgesetzt, sodass teilweise, wie es auch in einem Hadith vorausgesagt worden ist, dass eine Zeit kommen wird, wo die Menschen, wenn sie etwas sehen, also ich sage, geht es in meinen Worten wieder, aber das ist die Bedeutung des Hadiths, ja? Wenn sie etwas sehen, was, wie heißt es, ob das, was eine Sunna ist, die werden sagen, was ist denn das? Ja? Weil sie kennen das gar nicht. Das heißt, sie werden denken, das ist irgendwas, was mit dem Islam gar nichts zu tun hat. Ja? Und das ist teilweise heutzutage, passiert das auch regionalweise, so wenn die Leute in einer bestimmten Region etwas überhaupt nicht praktizieren von der Sunna. Und dann kommt jemand und fängt an, die Sunna dort umzusetzen. Dann werden die Leute sagen, was ist denn das? Komische Sache. Ja? Vielleicht ein Beispiel, also was heutzutage fast, sage ich mal, sehr, sehr, sehr selten gemacht wird, ist das, wenn man liest, den Koran liest, im Gebet meine ich jetzt besonders, und man kommt zu einer Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala von seiner Barmherzigkeit spricht, von seiner Rahma, dann gehört es zur Sunna im freiwilligen Gebet, nicht im Pflichtgebet, im freiwilligen Gebet, gehört es, dass man sagt, O Allah, ich bitte dich um deine Barmherzigkeit. Ja? Und wenn man das machen würde, heutzutage kann sein, die Leute sagen, was macht er da? Das steht ja gar nicht im Koran, was er da sagt. Ja? Oder zum Beispiel umgekehrt, unser Prophet, wenn er zu einer Ayah kam, wo die Strafe Allahs erwähnt worden ist, dann hat er gesagt, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dieser Strafe. Okay? Das heißt also allgemein, Dua zu machen, während dem Koran lesen, je nach Begebenheit. Ja? Diese Sache ist eine Sache, die also man sehr selten auch vorfindet. Zur Aufrichtigkeit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber, das heißt, dass man zeigt, dass man wirklich ihn aufrichtig liebt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und dass die Liebe zu ihm größer ist als die Liebe zu irgendeinem anderen Menschen. Gehört es, dass man jeden Menschen zum Feind nimmt, der den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zum Feind genommen hat. Jemand verabscheut den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dann musst du ihn auch verabscheuen. Ja? Weil das ist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der dir deine Religion überbracht hat und du bist das, was du bist, weil er das überbracht hat. Und wenn jemand ihn verabscheut, das heißt, er verabscheut dich erst recht. Das heißt, er verabscheut dich sowieso. Ja? Liebe Geschwister. Dann das weiter, dass man ihn schätzt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man für ihn betet, weil nur derjenige, oder was heißt nur derjenige, je mehr du den Propheten sallallahu alaihi wasallam schätzt, je mehr du weißt, was er für dich getan hat, desto eher wirst du für ihn beten. Und dann kommt auch diese Aussage, Allahumma salli ala Muhammad, kommt dann vom Herzen. Und das ist nicht dann nur so, dass du sagst, weil du sagen musst, sondern du machst dich bewusst, du liest irgendeinen Hadith und sagst, Subhanallah, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das uns nicht gelehrt, hätten wir es nicht gewusst. Ebenso, liebe Geschwister, dass man ihn unterstützt. Damals zu Lebzeiten, dass man ihn unterstützt hat, besonders die Ansar, radiallahu ta'ala anhum, wie wir das hier gelesen haben, und auch nach seinem Tod. Weil unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er ist bereits gestorben. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis ist, dass sie ihn damals beerdigt haben. Aber auch der Beweis ist, Allah sagt im Koran, innaka mayyitun. Er sagte, du wirst sterben. Ja? Wa innahum mayyitun. Und sie werden auch sterben. Das heißt, die Leute, die mit dir waren, die gegen dich waren, die werden auch sterben. Das heißt, unser Prophet ist gestorben. Trotzdem, wie unterstützen wir ihn weiterhin? Natürlich unterstützen wir ihn weiterhin, indem wir das, was er den Menschen gelehrt hat, weiterlehren und umsetzen. wenn, wie, was gehört weiterhin zur Aufrichtigkeit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber? Dass man, wenn man hört, was er gesagt hat, alaihi salatu wassalam, dass man verinnerlicht, was er sagt. Weil, wie ich gesagt habe, durch die Verinnerlichung versteht man. Und durch Verinnerlichung wird man auch dankbar. Ja? Denkt immer daran, wie Allah im Koran sagt zu den Kindern Israels, gedenkt der Gunst, die ich euch erwiesen habe. Gedenkt der Gunst. Denkt an, die, an das, was ich euch gegeben habe. Anstatt zu sagen, er sagt nicht, dankt mir, sondern sagt, denkt an das, was ich euch gegeben habe. Automatisch dein Herz wird vor Freude dich dazu bringen, zu sagen, danke Allah. Dass man zur Aufrichtigkeit dem Propheten gegenüber gehört, dass man zu seiner Sunna aufruft. Dass man die Menschen zu seiner Sunna einlädt. Sei es durch Wort oder durch Tat, durch Vorleben, aber dass man den anderen Menschen das nicht vorenthält. Und deswegen, liebe Geschwister, sehr wichtig, lerne ein paar Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig. Dann kann, und lerne auch die Bedeutung dazu auswendig. Dann kannst du das, immer wenn du mit deinen Brüdern zusammen bist, oder Schwestern, oder Verwandten, oder Freunden, wie auch immer, dann kannst du eine Situation abwarten, wo du diesen Hadith erwähnen kannst. Und dann schaffst du es, diese Sitzung zu einer Sitzung zu machen, an der die Engel sogar teilnehmen. Ja? Weil die Engel, es gibt bestimmte Engel, die suchen Sitzungen, in denen Allahs gedacht wird, Dhikr gemacht wird. Und du kannst das einleiten, indem du einen Hadith natürlich erwähnst. Lernst du vorher den Hadith, lernst du dazu kurz, was der bedeutet, und dann hast du den Leuten einen Denkanstoß gegeben und die Leute werden dann die ganze Sitzung lang, vielleicht die ganze Sitzung lang oder stundenlang teilweise, nur mit dir über entweder den Hadith reden oder der Hadith wird dann wieder die Gedanken öffnen für ein anderes, die Ideen anregen für ein anderes Thema, ja? Und dann redet man sehr lange nur über Allah subhanahu wa ta'ala und seine Religion. Nur weil man einen Hadith sozusagen am Anfang erwähnt hat. Ja. Zur Aufrichtigkeit dem Propheten gehört natürlich auch, dass man seine Sunna lehrt und dass man sich anständig verhält, wenn man seine Sunna lehrt oder lernt oder wenn man darüber liest. Was man überliest, also das heißt zum Beispiel, man legt so ein Buch nicht auf den Boden oder wie heißt es? Es gibt bestimmte Sachen, jeder weiß das, inshallah, was man nicht machen darf oder sollte oder es ziemt sich nicht, dass man es macht, während man liest, halt den Koran liest oder während man Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam liest. Yani manche Gelehrte, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, er wird in seiner Sira erzählt, dass er, radiallahu ta'ala anhu, rahimah, wenn jemand an seine Tür geklopft hat und ihn sprechen wollte, dann hat jemand aufgemacht die Tür und dann hat diese Person, sein Diener, hat dann dem Imam gesagt, pass auf, da ist jemand an der Tür, der möchte dich etwas fragen. Dann hat er gefragt, frag sie, ob sie eine Fatwa wollen oder ob sie ein Hadith wollen. Weil ihr wisst ja, Imam Malik, der war nicht nur ein Faqih, also ein Gelehrter des Fiqh, sondern er war auch ein großer Hadith-Gelehrter. Das heißt, ein Hadith-Überlieferer. Und er hat dann immer gefragt, was wollen Sie? Wollen Sie eine Fatwa oder wollen Sie Hadithe hören, die Sie weitergeben, weiter überliefern? Wenn Sie gesagt haben, Fatwa, hat er gesagt, okay, Sie können reinkommen. Oder ich komme zu Ihnen raus, eins von beiden. Und wenn Sie gesagt haben, nein, wir wollen Hadithe hören vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hat er, rahimahullah, wa radiallahu ta'ala anhu, erst einmal sich sauber gemacht, Wudu gemacht, seine schönsten Kleider angezogen, dann hat er diese Mibkhara angemacht. Mibkhara, das ist diese, wie heißt das auf Deutsch? Weihrauch. Weihrauch. Da gibt es so wie ein Ständer ist das da und da macht man oben drauf so ein Stück Holz, spezielles Holz, Weihrauchholz halt, und zündet das an und dann gibt das sehr guten Geruch. Ja, es gibt so Räucherstäbchen, die das ein bisschen imitieren, aber das ist gar nichts gegen den richtigen Weihrauch. Ja? Und hat das dann angemacht und hat sich dann erstmal damit parfümiert und seinen Gästen offensichtlich auch was davon gegeben und hat sich an eine Stelle hingesetzt, wo er sich nur hinsetzt, wenn er über Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht. Ja? All dies, weil er eben die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam verherrlicht. Und er kann nicht einfach so erzählen, ohne dass es mental darauf vorbereitet zu sein und selig. Zur Aufrichtigkeit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber gehört, dass man auch sich benimmt, wie er sich benimmt, dass man ihn liebt und dass man auch seine Verwandten liebt, sallallahu alaihi wasallam, mehr als man andere Menschen liebt, und dass man Leuten aus dem Weg geht, die seine Sunna abweisen. Ja? Leute, die seine Sunna abweisen, beziehungsweise Leute, die umgekehrt, sie machen andere Dinge. Also sie fügen in die Religion Dinge ein, die es vorher nie gegeben hat. Ja, solchen Leuten, dass man auch ihnen aus dem Weg geht, das ist ein Zeichen, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebst und gegenüber ihnen aufrichtig bist. Aber gehen wir weiter. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erwähnte noch die Führer der gläubigen Menschen. Auf Arabisch Imam. Und Imam in erster Linie bedeutet hier die Führer, das heißt die politischen Führer. Natürlich, ihr wisst am Anfang des Islam, es gab keine Trennung. Also der politische Führer und religiöse Führer war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, also wir im Islam, eigentlich, wir kennen das gar nicht, dass da hier die einen machen das Politische und die anderen machen das Religiöse. Es sei denn, die arbeiten zusammen. Okay, man kann das zusammenbrechen. Ich kann nicht eine Person alles wissen. Ne? Aber irgendwie, dass die einen mit dem anderen nichts zu tun haben, das gibt es überhaupt nicht. Sondern die wirklichen, die wirklich was zu sagen haben, sind in Wirklichkeit die Gelehrten des Islam. Ne? Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, ja ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli al-amri minkum. Das heißt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Und einige Gelehrte haben gesagt, Befehlshaber sind die Gelehrten damit gemeint. Ja? Auch die politischen Führer, die dürfen nur etwas machen, wenn der Gelehrte ihnen sagt, das ist halal. Wenn der Gelehrte sagt, das ist haram, darf er es ja nicht machen. Dann sind ihm seine Hände gebunden. Das heißt, wer ist letztendlich dann, der jetzt zu sagen hat? Der Gelehrte. Der Gelehrte der Religion. Ja? Und so war es ja früher auch. Und Abu Bakr war so, und Umar war so, und Uthman war so, und Ali war so, radiallahu ta'ala anhu. Es war immer so, dass der Wissensreichste und der Gottesfürchtigste, dass er gleichzeitig, wenn er natürlich auch Wissen hatte, wie man Länder führt, dass er auch gleichzeitig dann die politische Führung gehabt hat. Also so viel zu manchen Leuten, die sagen, irgendwie Trennung von, bei den Christen gibt es diese Idee der Trennung von Staat und Kirche. Und das trennt voneinander. Ja? Und dieser Gedankengang, der ist auch zu den Muslimen rübergekommen. Dieser Gedankengang ist zu manchen Muslimen auch rübergekommen. Ja? Ist natürlich klarer Kufr, zweifellos. Also das gibt es überhaupt nicht. Weil ihr liest im Koran, Allah sagt, das ist halal, das ist haram, das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Und dann sagst du, nee, wir machen das beiseite. Und wir machen unser eigenes Ding. Das geht überhaupt nicht. Ja? Die Imame, wenn damit gemeint ist, die Führer der Muslime, das heißt, die das politische Sagen haben, dann gehört zur Aufrichtigkeit ihnen gegenüber, dass man sie unterstützt, wenn es um die Wahrheit geht. Habt ihr gemerkt, als es um die Unterstützung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam geht, haben wir niemals gesagt, unterstützen ihn, wenn es um die Wahrheit geht. Weil unser Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der unterstützt nur die Wahrheit und er wird niemals etwas machen gegen die Wahrheit. Aber sobald es geht über andere Menschen, müssen wir diese Einschränkung machen. Weil jeder Mensch macht Fehler, außer unserem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, er ist geleitet von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist auch interessant in der Ayah in Surah An-Nisa, warum Allah sagte, o die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht seinen Gesandten oder dem Gesandten und auch den Befehlshabern unter euch. Ja? Und auch den Befehlshabern. Und nicht und gehorcht ihnen auch. Ja, also ganz gerne sagen, das ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala das Verb gehorchen hier nur zweimal erwähnt hat und kein drittes Mal. Ja? Ebenfalls gehört es zur Aufrichtigkeit den Führern gegenüber, dass man ihnen gehorcht, wenn sie etwas sagen, was halal ist und vernünftig ist. Halal und vernünftig. Ja? Dass man für sie Dua macht, weil wir wissen, viel Gutes steckt darin, wenn der etwas zu sagen hat, Gutes. Weil stellt euch vor, heutzutage in einer Moschee. Ein Imam einer Moschee gilt auch als Imam. Aber es ist natürlich nicht das Imamtum, was wir meinen, wenn wir jetzt über den Imam der Muslime sprechen. Wenn man sagt, normalerweise, man sagt, der Imam der Muslime, meint man damit den Obersten, den Khalifa, sozusagen. Deutsch Khalif. Aber der Imam einer Moschee als Beispiel, kleines Beispiel, wenn der Imam einer Moschee rechtschaffen ist und den Leuten die Sunna beibringt, dann die Leute automatisch, die werden das annehmen. Ja? Weil die Leute vertrauen dem Imam, sonst würden sie nicht bei ihm im Gebet sitzen und die schlucken das, was er sagt. Deswegen, wenn er gut ist, sind automatisch 3/4 der Muslime und der Moschee auch gut, zumindest das, was ihre Gedanken angeht und allgemein angeht. Aber wenn der Imam an sich irgendein Problem hat, dann wird natürlich die Jama'a auch dieses Problem weitertragen. Und das ist, wie gesagt, das ist, deswegen ist es nichts, gibt es, also steckt nur Gutes darin, dass du Dua machst für den Imam. Also sowohl der Imam einer Moschee als auch der Imam der Muslime oder wer auch immer. Ja? Das macht sehr viel Sinn. Andere Leute machen Dua gegen den Imam. Gibt es auch. Gegen die Leute. Aber das bringt dir ja nichts, weil wenn er dann da bleibt, dann machen wenigstens Dua gegen ihn und das auch weggeht. Aber wenn er Dua macht gegen ihn und er bleibt da, deswegen hat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala gesagt, und er ist ja das Paradebeispiel für jemanden, der gequält worden ist von muslimischen Führern und er trotzdem gegen ihn gegenüber aufrichtig geblieben ist. Und er trotzdem gegen ihnen gegenüber aufrichtig geblieben ist. Aber da gibt es manche Leute heutzutage, und auch damals bestimmt auch, die, wenn sie ein Zehntel von dem abbekommen hätten, was Imam Ahmad abbekommen hat, hätten sie ihn schon aus dem Islam rausgeworfen. Zack, das ist doch kein Muslim. Ja. Und Imam Ahmad hat gesagt, wenn ich ein Dua bei Allah gut hätte, das heißt also ein Dua, wenn ich das spreche, dann wird es sofort erhört. Dann würde ich das für den Führer machen. Dann würde ich das für den damaligen Kalif machen. Das meint er damit. Ja? Weil wenn er rechtschaffen ist, die Menschen automatisch sind rechtschaffen, beziehungsweise zumindest unterstützen sie die Gelehrten und helfen den Gelehrten und machen die... Das ist, denke ich, klar und deutlich. Wenn die Imam mit Imam hier gemeint ist, liebe Geschwister, dass sie... Die Imame der Religion, das heißt die Religionsgelehrten, dann ebenfalls gehört es zur Aufrichtigkeit gegen ihnen gegenüber, dass man für sie dasselbe liebt, wie man für sich selbst liebt und dass man ihr Wissen, was sie uns gelehrt haben, weiterlehrt. Na. Und dann, liebe Geschwister, die Allgemeinheit der Muslime, das heißt die weder der Gesandte sind, noch die Imame sind, noch die das einfache Volk, kann man sagen, ihm gegenüber aufrichtig zu sein und ihm gegenüber guten Ratschlag zu geben, bedeutet, dass man ihnen den richtigen Weg weist. Dass man ihnen zeigt, was gut und was schlecht ist, damit sie das Gute machen. Und dass man auf keinen Fall ihre Blöße aufdeckt. Das heißt, wenn du einen Fehler siehst bei deinem Bruder, dass du das nicht bekannt machst, sondern du versuchst es zu verdecken, damit Allah auch deine Fehler verdeckt. Dass man Muslime hilft, dass man Muslimen hilft, dass man sie verteidigt. Wenn du bei anderen bist und ein Muslim wird angegriffen zu Unrecht, dass du dich dazwischen stellst und das nicht zulässt. Dass du sie nicht betrügst und dass du auch nicht Muslimen gegenüber neidisch bist. Neidisch, diese Art von Neid, gemeint ist wirklich, dass man das der anderen Person nicht gönnt. Ja, das heißt, du gönnst einer Person nicht, dass sie das hat, was Allah ihr gegeben hat. Du wünschst dir, dass sie das nicht mehr hat. Das ist verbotener Neid und das ist nicht gut für deine guten Taten. Wallahu a'lam. Allah weiß am besten Bescheid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und machen wir jetzt eine Minute ungefähr Pause, dann machen wir inshallah weiter. Barakallahu.